Ja. Ich, Merchandise. Ja. Ah. Ja. Du und ich, vom Leben gefangen, auf ewig zusammen. Kein Hollywood, Bonnie und Clyde, ich weiß, du hast verstanden. Ich bin kein Traumtyp, kein Schwiegersohn mit Blumenstrauß. Merchandise mit Wohl im Bauch, Fake Bitches, boom ich aus. Weil ich so bin, wie ich bin und das liegt so an mir. Ich reiß mein Arsch für dich auf, ich bin halt so auf, du kapierst. Der Typ mit mehr Feinden als irgendwas, der nachts nicht schlaft, kann mich auch weg. Ich lauf weg, weil meine Birne platzt. Meine Plattenbauprinzessin, Soul Assassin. Weiß es zu schätzen, dass du für mich da bist in dunklen Nächten. Ich weiß genau, es ist hart für dich, es tut mir leid, ich bin halt ein Kopf und Besserwisser, mein Blut ist heiß. Vergiss den netten Lover-Kram, Baby, ich bin anders. Ne Straßenromanze, ich bin der Letzte, der sich anpasst. Werd ich einfach spielen mit seinem Leben. Ich bin nämlich daneben, wenn's um dich geht, gibt's für mich keine Regeln. Die starke Frau, die meinen Rücken deckt, auf alles scheiß mein Sonnenaufgang, mein Morgenstern in der harten Zeit. Die guten Jungs enttäuschen, deshalb bleib ich so, wie ich bin. Ich deck dein Rücken vor der dreckigen Welt, in der wir sind. Ich unzertrennlich, ich schieß dir den Weg frei. Fick die Welt, wo sind meine Freunde? Ich seh keinen, steh allein wie im Jenseits. Wenn mir was passiert, wirst du die Einzige sein, die Tränen weint. Der Rest scherzt und Dreck auf mich. Das sind bloß in der schönen Zeit. Ich ließ dich sitzen, hing mit Leuten, die mich ausbeuten. Aber frag mich heute, ich bereu's und weiß, was du mir bedeutest. Ich will nicht dumm klingen, aber ich würd Leute für dich umbringen. Das ist kein Unsinn, man gönnt uns nichts, ich schieß, bis sie verstummt sind. Ich will dir nichts erzählen, von wegen, ich bin ein Hate und so. Ich bin halt ein Chabo von der Straße und werf für dich die Welt ins Klo. Ich hab kein Geld und so und Wagen schon gar nicht, doch das stört dich nicht. Deine Freundin und stehst du mir, doch sie hören dich nicht. Meine Gedanken passen nicht in die Sätze, meine Gefühle wollen ja ausbrechen. Es fällt mir so schwer, diese drei Worte für dich auszusprechen. Das nicht im Geringsten das Aussagen, was ich empfinde. Das weiche Herz in diesem Soldaten schlägt für dich, bis er verschwindet. Und glaub mir, am Ende gibt's bloß noch dich und mich. Mann und Frau, Feuer und Wasser, bis das Licht der Welt erlischt. Du und ich, du und ich, du und ich, du und ich, du und ich.